Und er fängt an zu wehen und es fängt an zu wehen und er fängt an zu wehen. Und alle Länder werden eingenommen, eingenommen, eingenommen, eingenommen, eingenommen. Wenn er Leute findet, wenn er Leute findet, die ihm glauben, wenn er Leute findet, die ihm vertrauen, die nicht in der Box bleiben, sondern raus aus der Box gehen. Des Natürlichen, des Natürlichen, des Menschlichen. Raus aus der Box. Er sagt, raus aus der Box. Komm raus, komm raus. Komm raus, wo du noch im Menschlichen bist. Im Natürlichen verhafte. Komm raus aus der Box. Bist für viel mehr bestimmt. Bist für viel mehr bestimmt. Bist für viel mehr berufen. Aufgebaut hat, Festungen fallen. Halleluja. Danke, Jesus, und sich dein Geist überall durchsetzt, überall freisetzt. Danke, Jesus, dass die Menschen hungrig werden. Hungrig, hungrig, hungrig, hungrig, durstig, durstig nach dir, durstig nach dir. Danke, Herr. Oh, danke, danke. Wir sagen rum, es gibt ein Turnaround vom Weg in die Hölle, Richtung Hölle, zum Turnaround Richtung Himmel. Halleluja, danke Jesus, die Menschen drehen sich, die drehen sich jetzt, es dreht sich alles, sie drehen, die wechseln die Richtung, sie wechseln die Richtung. Herr, die jetzt noch in falscher Richtung stehen und unterwegs sind, sie wechseln die Richtung, sie wechseln die Richtung, denn du möchtest nicht, dass einer verloren geht und wir wollen das auch nicht, dass alle zu dir kommen, alle zur Erkenntnis der Wahrheit. Herr, du bist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Wir rufen es aus, alle. Alle kommen zur Wahrheit, alle in unserem Umfeld. Sie erkennen die Wahrheit. Sie erkennen dich. Sie kommen in den Strom des Lebens. Aber sie kommen zu dir, Herr. Sie kommen alle zu dir. Oh, danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass dieser Strom unaufhaltsam ist, unaufhaltsam ist, unaufhaltsam strömt, unaufhaltsam fließt. Oh, Halleluja, durch uns, durch jeden Einzelnen. Halleluja, Halleluja, oh, Halleluja. Oh, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Hat jemand gerade eine Vision gehabt, was gesehen, du hast was gesehen vor deinem inneren Auge, was Gott tut, dann teile uns das gerne mit. Gespürt hast, boah, das ist prophetisch für diese Zeit einfach. Halleluja. Oder auch du hast was Spezielles mit dem Herrn erlebt. Einfach, komm einfach nach vorne und teile es mit uns. Zu Beginn der Lobpreiszeit gesehen, wie, also wie man von hinten die Hände auflegt auf den Rücken. Das war zu Beginn dieses Abends. Amen. Ich glaube, das war der Herr. Er hat uns, hat jedem Einzelnen die Hand aufgelegt. Halleluja. Gibt uns Rückenwind. Ich habe so ganz viele weiße Paragleitschirme gesehen und dann war auch einer hier riesig in unserer Mitte, aber der ist nicht zu Boden gesackt, also da war auch immer noch Wind runter und dann habe ich so empfunden, als ob die so gesendet wurden, um so Herrlichkeitsbomben so, ja, freizusetzen, explodieren zu lassen, also dass Gott hier wirklich diese Herrlichkeit ganz neu explodieren lassen möchte. Und dann habe ich noch gesehen, Delfine, Kampfdelfine, also auf allen Ebenen. Wie heißt es? Kampfhubschrauber. Und als ich vorwärts ging, hatte ich Uniform, also Kampfausrüstung an. Und ich denke, ich bin mit allen gegangen, ja, weil wir sind ja eine Armee. Also auf allen Ebenen. Und das war, ich habe Gottes Seite gesehen, ja, die Siegerseite. Und dann habe ich ein eine Kirche gesehen auf dem Kopf, so wie so ein so alt, so weiß nicht, gotische, also richtig so eine traditionelle Kirche, aber auf dem Kopf. Ich war richtig rum, aber das Kirchenbild war auf dem Kopf. Und ich habe so empfunden, das kann einmal auch so bedeuten, dass Gott wirklich jetzt in dieser Zeit das, was schon so, also ja, wie so sich eingebürgert hat, schon so traditionell geworden ist. Also es, man kann ein Gefühl haben, als ob alles Kopf steht, aber man ist im Grunde richtig rum. Nur das, was bisher war, was einem vielleicht auch Halt gegeben hat, das so an der Tradition gebunden, das, damit kommt man nicht mehr weit. Und ich habe auch diese Kirchenspitze hier in der Mitte riesig gesehen auf dem Kopf. Und ich habe so empfunden, dass es auch bedeuten könnte, dass auch durch diese Gemeinde hier wirklich, ja, auch so, ja, einfach das, was bisher, wo man sich an Traditionen festgehalten hat, dass das nicht mehr funktioniert. Weil weil wir sind ja dann, wenn man richtig rum ist, also aus Gottes Perspektive, ja, weil ich habe dann gesehen, dahinter, ja, war so weites Land, was auch Irina hatte, ja, richtig weites, weißes Herrlichkeitsland. Und ich habe das so empfunden, dass Gott auch möchte, dass wir dieses Land einnehmen. Das ist noch für uns, das ist noch bereit. Ja. Amen. Ich habe das Land gesehen und der Herr hat gesagt, die Ernte ist reif. Und dann habe ich eine Brücke gesehen und mir war so, als der Herr sagt, und ihr seid diese Brücke, die zu dem Mensch geht. Und ich habe gespürt, wie das Herz Gottes brennt für die Verlorenen. Ich habe viel der Stadt gesehen. Danke, Herr, dass du viel der Stadt erwächst, Herr. Heiliger Geist, dass du hier den Himmel frei machst, Herr. Und dass die geschlafen sind, Herr, dass die aufgeweckt werden durch deine Liebe, Herr. Dass du jeder begegnest, Herr. In den Namen Jesus Christus, Herr. Wir sind eine Armee, wir sind deine Armee, Herr. Und ich danke dir, Herr. Wir beten für diese Ernte, Herr. Und wir danken dafür, Herr, dass viele geweckt werden. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Tag, den du gemacht hast, Herr. Danke, Jesus. Amen. Also ich sah das auch, ich sah, als du das auch gebetet hast mit dem Weiß, da sah ich auf einmal so Köpfe rauskommen und ich sah, wie die von der Erde hochgezogen worden sind in den Himmel und dann sah ich uns und ich sah, wo jeder Einzelne ist, aber wir auch als Gemeinde. Da ist eingenommenes Land und da treten wir hin und ich sehe, wie die Fische so reinspringen und einmal in euer Haus hinein, also es werden noch mehr Gloryhäuser entstehen, es kommen auch in den Berufszweigen, seid da offen, es wird da auf dem Berufsfeld Berufshäuser entstehen und ich sehe noch so, wie wir Netze ausgeworfen haben, was du auch hattest eben, diese Ernte, dass die bereit ist, eingeholt zu werden und ich glaube, dass wir da auf einem neuen Level gehen. Ich empfinde gerade noch so, bist du bereit, dein Haus zu öffnen? Bist du bereit, dein Haus zu öffnen? Auch für Menschen von außen. Einfach, sprich das mal mit dem Herrn. Halleluja, wo das vielleicht ein heiliger Ort war. Aber Halleluja, der Herr möchte offene Häuser. Amen. Gut, wer macht weiter mit dem Wort? Halleluja. Amen. Ja, gut, dann mache ich weiter. Ja, ich hatte es heute so auf dem Herzen, über Dankbarkeit zu sprechen. Ich habe gestern mir den Schulabend angehört von letzten Donnerstag, vom Andreas und vom Christian. Und da ging es ja auch um Dankbarkeit. Und sogar die Welt hat ja erkannt, dass Dankbarkeit einfach gesund ist und glücklich macht. Ich glaube, du hast es gesagt, im Fokus stand es, glaube ich, gell, dass man sich abends einfach bewusst sein soll, ja, für was bin ich dankbar? Und dann dachte ich mir, wem danken die Leute eigentlich ohne Gott? Ich weiß es nicht, also dem Universum, ich weiß es nicht. Beziehungsweise ich glaube einfach, dass in der Bibel steht, dass jeder eigentlich weiß, dass es Gott gibt. Und eigentlich ist jeder Mensch, glaube ich, dankbar. Und ja, ich habe darüber nachgedacht und auch die Israeliten, so wie es auch, also ich glaube jetzt nicht, dass dass Mose von den Moserern kommt, wie es ihr das gesagt hat. also hört die Bibelstunde nach von Donnerstag, ist sehr lustig. Irgendwie war, wie war die Theorie? Mose und dann die Israeliten heißen Moserer, oder wie war das? Moserer, genau. Die Moserer gehören zu Mose, okay. Aber ich habe mir das nochmal angeguckt und wenn wir nicht dankbar sind, wenn wir wirklich mosern, wenn wir am Rummaulen sind, hat es Konsequenzen. Also wir haben jetzt keinen strafenden Gott, wir haben auch keinen, der jetzt, also Gott war ziemlich strikt, auch im Alten Bund habe ich mir das nochmal angeguckt, also da hat sich die Erde aufgetan und Leute verschlungen, also die sind direkt ins Totenreich gefahren, stand drin, also das fand ich schon ein bisschen hart und die haben rebelliert und rumgemosert. Ich meine, das passiert heute Gott sei Dank nicht mehr, wir sind im Bund der Gnade, wir sind in der Liebe. Danke. Aber auch wenn wir undankbar sind, hat es Konsequenzen. Ich habe das selber erlebt vor 2 Jahren. Ich war dann circa ein Dreivierteljahr hier und ich habe einfach gemosert. Ich war einfach unzufrieden. Und ich, ja, ist so. Kein Grund. Ja, meine Seele war einfach unzufrieden, weil ich habe halt irgendwie in Bayern sind die Berge so schön und die Seen sind so schön und das Essen ist so gut und die reden so wie ich und die verstehen mich auch. Und so wie es der Andreas gesagt hat, war das so, umso mehr du diese negativen Gedanken denkst, umso tiefer graben sie sich ein, umso breiter werden diese Gedanken, diese Wege und umso mehr kommen sie und umso mehr fällt dir auf, stimmt, und das ist ja auch nichts und das ist ja auch nichts. Und umso fester wird es auch in deinem Kopf. Und ich habe einfach festgestellt, das macht einfach auch Türen dem Feind auf, wenn wir sowas machen. Ich war dann im Urlaub und ich hatte einen Rucksack auf und nach diesem Urlaub ist mir plötzlich aufgefallen, dass irgendwas mit meiner Schulter nicht stimmt. Und dann bin ich zum Arzt nach ein paar Monaten und dann habe ich gesehen, dass meine Schulter gelähmt war, also der Muskel hier war gelähmt. Und es kam halt einfach so und dachte mir, es passiert nicht einfach so irgendwas. Und bis dann der Heilige Geist mich überführt hat, dass durch meine Moserei und durch meine Rebellion, ist es einfach, habe ich dem Feind Türen geöffnet, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Und erst dann, als ich Buße getan habe, ist dann auch quasi, ich konnte meinen Arm bloß noch so weit bewegen. Und erst als ich dann Buße getan habe, konnte ich meinen Arm wieder hochbewegen. Und es ist tatsächlich bis heute noch nicht komplett weg. Also Rebellion ist wirklich nicht gut. Und lustigerweise in dieser Zeit habe ich also mit dem Gedanken gespielt, zur Marine zu gehen, also alles hinzuwerfen, zur Marine zu gehen und auf dem Kreuzfahrtschiff anzuheuern. Und dann dachte ich mir, das mit dem Schiff hat schon jemand anders probiert und das lief nicht cool. Und dann dachte ich mir, also 3 Tage im Wal, lassen wir lieber, okay. Okay. Nein, aber es ist wirklich Dankbarkeit bahnt einen Weg und auch ich, wenn wir jetzt Beziehungen anschauen, wenn wir Beziehungen zu Familie angucken oder mit Geschwistern oder mit Partnern, Dankbarkeit ist so was Wichtiges, Wertschätzung, weil ja, es ist einfach und so können wir auch die Beziehung zu unserem Vater sehen, wenn wir wertschätzend sind gegenüber unserem Vater, wenn wir dankbar sind gegenüber Gott, was wir bekommen haben, weil wir haben so viel bekommen, wir sind echt so geliebt, wir sind wirklich rausgerissen aus der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wir sind im Licht, wir leben in Gesundheit, wir leben in Frieden, wir leben in Freude, in Liebe, in Kraft, in allem, in den Früchten des Geistes und wir haben so viel Grund dankbar zu sein, wir haben so viel Grund in diesem Land zu leben, dankbar zu sein. Wir haben keine krassen Naturkatastrophen, wir haben eine Gesundheitsversorgung, wir haben Schulbildung, wir haben Infrastruktur, wir haben Strom, wir haben so viel zum dankbar sein. Wirklich. Und ich glaube, die Welt erkennt auch an uns, wenn wir dankbar sind, beziehungsweise wie sollen die Menschen erkennen, wenn wir undankbar sind gegenüber Gott, wenn wir rummaulen und sagen, das ist alles Mist und das ist alles Käse und das käst mich an, das ist doch nicht attraktiv für die Welt, weil so ist die Welt. Ja, und wenn, ich meine, in der Bibel steht, seid Salz und Licht und ich habe das auch in meiner Studienbibel, war dran gestanden, Salz macht durstig. Das heißt, wenn wir machen den Menschen in der Welt, wir machen die durstig auf Gott, wir sind attraktiv, wir sind quasi, oh, ich weiß nicht, das ist ein blöder Vergleich, diese Fliegen, diese fleischfressenden Pflanzen. Also, Kinder, glaube ich, die fliegen auch so mit was an und dann kommen die rein und dann geht die Klappe zu. Aber genau, also Dankbarkeit ist so ein Lockstoff. Einfach, wir sind attraktiv für die Welt durch Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn wir das mal wirklich machen, dann wird die Welt aufmerksam. Und was ist denn mit der Person? Warum ist die so anders? Was ist da los? Warum ist die so happy? Wie kann das sein? Weil die Welt sieht ja alles nur negativ. Die sagt irgendwie, die Bildung geht runter und die sozialen Sachen gehen runter und alles Mögliche geht runter. Wir sagen, nein, es geht eigentlich alles bergauf. Wir haben die Perspektive des Himmels. Wir sehen, es wird immer besser mit uns, es wird besser mit unserem Land, es wird besser mit dieser Welt. Die Menschen finden zu Jesus. Und ja, und wir haben diese Perspektive und die ist attraktiv, die ist anziehend. Weil, ja, mit wem möchten wir denn Zeit verbringen, auch jetzt zwischenmenschlich? Nicht mit irgendwelchen Leuten, die immer rummaulen und sagen, hey, das ist alles kacke, ich habe keinen Bock mehr und so. Sondern wirklich mit Menschen, die wirklich freudig sind, die glücklich sind. Mit denen wollen wir doch Zeit verbringen. Also sei du auch so ein Mensch, der glücklich ist, der voll Freude ist. Und dann werden die Menschen auch mit dir Zeit verbringen wollen, weil sie sehen, wow, da ist irgendwas anders. Irgendwas ist an der Person anders. Und so kannst du wirklich, ja, Gott aus dir raus scheinen lassen, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Freunden, wo auch immer, in deiner Nachbarschaft. Mach das wirklich. Fang an, Gott dankbar zu sein. Setz dich hin und überleg dir wirklich, oh, wo kann ich dankbar sein? Da gibt es so viel. Ich lag heute Morgen auf dem Boden und habe gesagt, oh Vater, ich danke dir so sehr, dass es mir so gut geht. Und ja, für die Versorgung, für die Gemeinde. Wir können so dankbar sein. Mach es wirklich und deine Beziehung zu Gott wird sich ändern und du wirst wirklich ja attraktiv sein für Gott in dieser Welt. Amen. Genau, Dankbarkeit bahnt einen Weg für unseren Gott. Durch Dankbarkeit wird alles weit. Ja. Ich habe neulich studiert, Josua. Wo Josua betet zu Gott, ja, dass ich weiß nicht, wie er genau gebetet hat, aber dass die Sonne stehen bleibt. Ja, ich habe es letzte Woche Donnerstag auch gesagt. Und da heißt es so schön, die Sonne hatte keine Eile unterzugehen und ich stand einen Tag an derselben Stelle. Ne, und ich habe mir so überlegt, wie das Gott gemacht hat. Ja, hat er den Globus angehalten? Hat er das ganze Sonnensystem angehalten? Oder was hat er gemacht? Ja. Und ich fand das so cool und ich habe da weitergelesen. Und dann kommt so, wie Josua das Land einnimmt, ja, Kapitel 11, 12 und so weiter. Und es heißt immer, er nahm die Stadt ein und den König ein und er schlug alle mit in der Äpfel, heißt das so schön, mit der Schärfe des Schwertes, ja. Ja, hat den Bann vollstreckt, ja, wie Gott ihm aufgetragen hat, ja. Und dann fiel mir ein, dass Gott ja zu Abraham gesprochen hat, schau, so weit dein Auge reicht, ja, so weit dein Auge reicht, dieses Land will ich dir geben. Und da in Josua 10, 11, 12, da ist Josua losgegangen, hat das Land eingenommen oder einen Teil des Landes, hat er vorher schon eingenommen. Und wir haben den Auftrag auch, das Land einzunehmen. Weißt du, du bist nicht umsonst hier, du bist nicht hier zum Rumdümpeln oder zum weiß nicht was, Maul auf den Pfeil halten. Du bist da, um das Land einzunehmen, ja. Das Land einzunehmen, ja. Und das Alte, der Alte, oder im Alten Testament, das ist, wir sagen, es ist ein Schattenbild auf das Neue auch, ne. Und dann fiel mir das ein, was in Hebräer 4, 12 steht. Das Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ja. Und es trennt Seele und Geist, ja. Es scheidet, ja. Und wir brauchen dieses Wort. Und das ist echt scharf, ja. Und wenn Josua sagt, er schlug es mit der Schärfe des Schwertes, ja. Du musst dir das in deinem Leben auch geben, weißt du. Es muss getrennt werden, ja. Zwischen dem, was Fleisch ist, also Seele, Fleisch, und dem, was Geist ist. Und das ist wie ein Skalpell, das Wort Gottes, ja. Das schält das ganz genau raus, ja, was weggehört, ja, was weggehört. Das Gute vom Schlechten wird getrennt und das ist gut, ja. Wir sollten uns danach ausstrecken, also ich strecke mich danach aus, ja, dass Gott das wegnimmt, ja. Und wir haben auch Gnade, ja, Gnade, und das Gute, jede Menge Gnade. Wir sollen immer gucken, dass wir keinen Mangel an Gnade haben und dass keiner Mangel an Gnade hat. Aber das ist auch gesund, wenn geschnitten wird, weißt du, wenn irgendwas wenn du einen Pickel hast, der sich entzündet hat, der muss rausgeschnitten werden, ja? Ja? Ja? Manchmal muss der rausgeschnitten werden, ja? Und dann, du klebst ein Pflaster drauf und gehst nicht zum Arzt und es darf keiner drankommen, keiner darf dir mal die Hand geben, ja? Du wirst ganz komisch, ganz wunderlich. Aber wenn du dann zum Arzt gehst und der schneidet dir das Ding weg, dann tut es vielleicht auch erstmal weh, ja, dann tut es vielleicht auch erstmal weh, aber danach kann es heilen, weißt du, danach kann es heilen, es kann einfach heil werden, weißt du, Gott will einfach, dass du heil wirst und nicht nur körperliche Heilung, auch die Seele braucht Heilung, die muss wiederhergestellt, nicht wiederhergestellt werden, die muss erneuert werden. Ja, erneuert werden. Das, was auf dich draufgelagert wurde, wo deine Seele verbogen wurde, ja, das muss weggeschnitten werden. Ja, ja, und das alles, die ganzen. So lacht ihr eigentlich die ganze Zeit. Das ist geil. Ich finde das gar nicht so lustig jetzt. Ja. Ja, in Amerika, die Zahnärzte geben mir, glaube ich, Lachgas. Ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch machen. Lachgas. Vielleicht ist dein Zahn auch ganz vereilert und du brauchst so eine richtige Dosis Lachgas. Ja, Gott ist so gut, weißt du, er ist so gut, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja, trink einfach noch ein bisschen, ja, ich glaube, das ist immer gut, ja, ein bisschen kippen, ja, ein bisschen reinkippen, ja, ein bisschen reinkippen, ein bisschen mehr reinkippen, ein bisschen mehr reinkippen. Ja, einfach noch ein bisschen mehr reinkippen, weißt du? Also manchmal ist es so, wenn du Gott nicht verstehst, musst du einfach ein bisschen mehr reinkippen. Ja, ich habe das, wenn bei manchen Bibelstellen, mit denen ich auch schon gekämpft und gehadert habe, es hilft einfach, weißt du, das Hadern hilft nicht, aber das Trinken hilft immer, weißt du. Je mehr du dann reinkippst, umso logischer erscheint dir das dann, ne? Und dann schneidet's, ja. Und dann schneidet's, ja. Und du denkst da, du liest da, was macht er denn jetzt? Wo schneidet er denn jetzt rum? Das soll doch eigentlich wehtun und das will ich nicht. Und vielleicht will ich es ja doch und er schneidet durch. Weißt du, Gott schneidet durch, sein Heiliger Geist schneidet durch. Ja, und dieses Gebet um Erweckung finde ich höchst gefährlich, weil es fängt halt mit dem Schneiden an. Es fängt mit dem Schneiden an, ja. Ja. Ich denke mal, alle, die so um Erweckung beten, wisst ihr denn einfach, was ihr sprecht, ja. Wenn du da so siehst, was passiert bei Erweckung, ja. Am Anfang, wie erstmal kräftig geschnitten wird, am Leib Christi, ja. Wir denken immer, die anderen sollten geschnitten werden, aber er fängt immer bei uns an. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es scheint gut zu sein. Es hilft. Und ich habe da irgendwann am Wochenende, ich glaube, es war am Wochenende, Kirchentag geguckt, so ein bisschen Berichte. Und denk so, entweder sind die besoffen oder ich bin besoffen. Also was passt denn nicht? Passt einfach nicht, ja. Passt einfach nicht. Aber Gott ist größer, weißt du, Gott ist größer als jeder Kirchentag. Gott ist größer als jedes Verhängnis in deinem Leben, weißt du. Gott hat dich gesetzt, um Sieger zu sein, weißt du. Wir sind Sieger, egal wie viel geschnitten wird, wir sind Sieger, weißt du. Wir sind Sieger, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes, weißt du. Wir sind keine Dümpelacher, wir sind Sieger, ja. Wir sind nicht die, die eine halbe Minute an der Ampel stehen. Das ging mir noch die ganze Woche nach. Ja, ja, kann sich drüber aufregen, ja? Nein, weißt du, du hast immer den Fuß auf dem Gas und immer und die Reifen rauchen, ja? Das qualmt schon hinten, ja? Ah. Das ist immer cool, weißt du, wenn du zwei Spuren hast und rechts neben dir steht der Porsche, ne? Und die lasse ich immer nicht mehr stehen, ja? Porsche kommt nicht dran beim Anfahren, ja. Weiß nicht, warum sich manche Leute einen Porsche kaufen, wenn sie nicht drauf treten, ja. Das ist weißt du, manche Christen sind auch so, weißt du, kannst dir das so vorstellen, dein Leben ist wie ein Porsche. Und wenn du dann fährst wie eine Oma, ja. Obwohl nichts geben. Nichts gegen Omas. Ich kenne auch Omas mit einem Bleifuß. Ja, aber meine Frau ist auch Oma, die hat einen Bleifuß. Ja. Ja, überleg dir, was du gekriegt hast. Ja. Du hast das neue Leben, ja. Also gib auch richtig Gas, ja. Dreh richtig drauf. Geh vorwärts, weißt du. Geh vorwärts. Nimm das Wort und geh vorwärts, ja. Ja. Saug dich voll Geist und geh vorwärts. Go on, ja. War das richtig? Aus medizinischer Sicht bin ich mir nicht ganz sicher, aber ansonsten war's gut. Das ist natürlich sehr gut. Also das ist echt ein guter Bode hier. Und ich sag dir, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Und du hast Jesus Christus und du hast das Leben. Und egal, mit was du konfrontiert bist, egal, was sie dir an den Kopf werfen, egal, was dein Umstand ist, egal, was sich gerade vor dir auftürmt, du hast das Leben. Du hast Jesus Christus und du beugst dich nicht. Du beugst dich vor Gott, aber du beugst dich nicht vor irgendeinem Umstand. Du beugst dich auch nicht vor irgendeiner Laune deiner Seele, noch von irgendeiner Selbstmitleidsparty. Ich muss da weitermachen, wo du warst. Ich hatte eine Tendenz, alles war mir zu viel. Am langen Wochenende wird es manchmal alles viel an Aktivitäten, die man draufpackt. Und dann habe ich mir eine Tasse gegen den Mund geschlagen und dann hat alles wieder länger gedauert. Und dann war ich, alles länger dauert, Arbeit länger dauert im Garten und alles drum und dran. Und dann sage ich irgendwann, okay, jetzt ist Schluss, ich wollte um 12 Uhr Schluss machen, Samstag. Und dann war ich aber erst im Sport dann um 18 Uhr. Aber es war Beine und das ist widerlich. Und ich war nicht gut drauf an der Kniebeugestation. Wirklich nicht gut drauf mit mir selber und Kniebeuge dann zusätzlich ist eher ein Ärgernis, ja. Und in dem Moment, ich habe die Stange mit 70, 80 Kilo an meiner Schulter und dann war wie so ein Moment und ich musste anfangen zu lachen. Und in dem Moment muss ich sagen, Jesus, ja, und in dem Moment alles, all der Ärger, all das Selbstmitleid, all der Groll, alles weg, in einem Moment. Und ich habe nicht einmal an ihn gedacht. Aber er hat mir in dem Moment, die Freude ist gekommen, in dem Moment, alles war weg in einer Sekunde und ich musste lachen und um mich rum, die Leute haben gedacht, wahrscheinlich der spinnt, warum fängt er an und kriegt einen Lachflash, ja, warum kriegt er jetzt einen Lachflash und ich möchte dir sagen, du beugst dich nicht. Und wenn die Ärzte dir sagen, dass du übermorgen stirbst, du beugst dich vor keiner Krankheit, du beugst dich vor keinem Bankkonto, weil er ist für deinen Mangel gestorben, er ist für deine Krankheit gestorben. Du brauchst auch nicht fragen, ist es dein Wille, dass ich jetzt sterbe? Nein, Leben ist der Wille Gottes. Du sollst leben und du sollst lange leben. Du sollst lange leben und du beugst dich nicht. Und weil, wisst ihr, die drei Freunde von Daniel, Schedrach, Meschach, Abednego, ich glaube so hießen sie, sie waren dort vor dem Nebukadnezar. Sie sollten anbeten und sie sind stehen geblieben und sie haben nicht anbetet. Und sie haben zu ihm gesagt, wir brauchen dir nicht antworten auf deine Rede, wir beugen uns nicht. Wir beugen uns nicht. Und dann hat er gesagt, unser Gott kann uns erretten. Gott wird dich erretten, vor allem, wo du drin steckst. Unser Gott kann uns erretten vor deinem Feuerofen, egal wie heiß du ihn aufheizst. Und dann sagt er zu ihm, und falls nicht, but if not, in der englischen Übersetzung, but if not, werdet wir uns trotzdem nicht beugen. Wir werden uns trotzdem nicht beugen. Und du wirst dich nicht beugen vor keinem Umstand, vor keiner Krankheit. Du wirst dich nicht beugen, weil du hast das Leben. Wisst ihr, und dieser Spruch, ich war gestern erinnert, und während ich erinnert war, sagt meine Frau, heulst du? Und ich sage, ich habe nicht geheult im Sinne, aber Tränen sind mir gelaufen, weil ich war erinnert, da gibt es, but if not, das ist Daniel 3,17, ihr kennt diesen Ort Dünkirchen, vielleicht hat manch einer den Film gesehen, die Nazis haben dort 350.000 Soldaten an der Küste-Ecke platziert und die wollten die überrennen und alle umbringen, 1940. Und dann haben die Engländer, hat irgendein Kommandant über Radiosendung nur die drei Worte gesagt, but if not. Und die Engländer haben verstanden, was das bedeutet. Die haben gewusst, dass es aus der Bibel, aus Daniel 3,17 ist. Und falls nicht, und falls mir doch nicht gerettet wurde von Hitlers Truppe, und was haben sie gemacht? Tausende von Leuten sind gekommen mit ihren Booten und haben über Nacht 350.000 Soldaten eingesammelt und zurückgebracht. Tolle Story, aber ich sag dir, deine Haltung ist, du beugst dich nicht vor keinem Umstand. Du beugst dich nicht. Du beugst dich nicht. Egal was ist, du beugst dich nicht, egal was sie dir sagen, du stehst auf dem Wort Gottes und sagst, das Wort gilt und es ist stärker und es ist stärker, es ist stärker. Und wisst ihr, dann lese ich vorgestern oder sowas, Kolosser 2, 6, und er sagt, wie ihr Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und ich sage, okay. Wie habe ich Jesus angenommen? Ich habe bekannt mit dem Mund, glaubt im Herzen, dass er für mich gestorben ist und bekannt mit dem Mund. Also du sagst mir hier, ich muss mir im Herzen glauben, dass ich in dir lebe und ich muss mir im Mund bekennen, dass ich in dir lebe. Und so soll ich es machen. Sag, dass du in Jesus lebst. Sag so einfach, dass du in Jesus lebst. Und wenn es dein Herz nicht glaubt, sag Herz, ich lebe in Jesus. Ich lebe ja in dir. Jesus, ich lebe ja in dir. Egal wie dein Umstand ist. Jesus, ich lebe ja in dir. Ich bin ja in der Fülle. Ich bin ja voll in dir. Ich bin ja voll in dir. Und dann denke ich, okay, das ist wie Epheser 3,17. Dort steht ja, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen lebe und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann sage ich, okay, Heiliger Geist sagt, lass mal ein bisschen weiter vorne, Vers 16. Dann lese ich da und dann, da steht dann so, dass er euch Kraft gebe, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, jetzt Achtung, stark zu werden an dem inwendigen Menschen durch den Geist. Nochmal, stark zu werden durch den inwendigen Menschen durch seinen Geist. Stark zu werden an dem inwendigen Menschen durch seinen Geist. Und dann kommt's, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So der Heilige Geist gibt dir Kraft, macht deinen inneren Menschen stark. Und dann, wenn der innere Mensch, dein Seelenmensch, da wo auch geschnitten wird, wie es Andreas gesagt hat, wenn der stark gemacht ist durch den Heiligen Geist, weil du ihn eingeladen hast, dann sagst du, ja Jesus, ich lebe ja in dir. Ich bin ja eingewurzelt und gegründet. Und wisst ihr, das ist doppelt. Wir sind eingewurzelt und gegründet und leben in ihm. Und er wohnt auch durch den Glauben in unserem Herzen. Also doppelt. Du in ihm, er in dir. Eingewurzelt, gegründet, wie wir es heute auch gesungen haben. Diese Lebenskraft, die Rebe, sie geht durch dich durch. Die Kraft von Jesus geht durch dich durch. Und dann kannst du mit dieser Haltung von den drei Jungs dort stehen und sagen, ich beuge mich nicht, du Umstand. Ab Umstand, ab Krankheit, ab Mangel. Und dann stehst du fest und sagst, Jesus, du kommst hervor. Du öffnest es, das haben wir auch gehabt. Du öffnest, du lässt ihn raus und er kommt zum Vorschein. Und dein Umstand, er weicht. Er weicht, weil du bist mehr als ein Überwinder. Du bist ein Jesusmann, du bist eine Jesusfrau. Nichts kann dich stoppen. Feuer wird zu dir kommen und es wird zurückgehen und sagen, sie brennt heißer als ich. Ich kann sie nicht verbrennen. Und andere Dinge werden dann nicht kommen. Sie werden abprallen wie ein Wassertropfen auf dem Rücken von der Ente. Abprallt, weil der in dir viel stärker ist. Viel, viel, viel, viel stärker ist. Und wisst ihr, das ist auch das Thema. Heiliger Geist, kräftige meinen inneren Menschen. Heiliger Geist, Kraft an dem inwendigen Menschen durch den Geist. Er macht dich stark. Eine Minute, Heiliger Geist, stark, stark, stark. Glauben wird fester, stark. Heiliger Geist, mehr an meinem inwendigen Menschen. Schneide und mach ihn stark. Schneide und mach ihn stark. In Jesu Namen. Amen. Schneide und mach ihn stark. Ich hatte vorhin so kurz das Wort so, ja, weißt du, bei Gott gibt es kein Tempolimit. Musste auch, das glaube ich, so eine Sache, wo die Deutschen sich, glaube ich, an Gott angepasst haben, kein Tempolimit. Weil es gibt im Geist keine Tempobegrenzung. Es gibt kein Okay, das ist jetzt aber ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel des Guten. Es gibt kein Tempolimit. Weißt du, und man musste lernen, auch ja, so die linke Spur, die ganz linke Spur zu bevölkern. Weißt du, da einfach musste so dir das. Man sagt es immer den BMW-Fahrern zu, das musst du dir so aneignen, dass du irgendwie, dass du da einfach durchziehst. Und dann, wenn jemand da vor dir meint, der muss mit 100 auf der linken Spur fahren, dann, weißt du, Lichthupe an, bis der vorbeigeht, weißt du? Ja, du musst, weißt du, ich glaube, es gibt einfach keine Begrenzung. Gibt keine Begrenzung, gibt kein, ja, mach mal langsam. Weißt du, im Straßenverkehr ist es gut, nicht immer gleich alles rausholen, was dein Motor hergibt. Aber bei Gott, da gibt es kein zu schnell. Weißt du, da kriegst du höchstens einen Strafzettel, weil du zu langsam warst. Ich meine, es gibt, ich finde es manchmal, also im Straßenverkehr ist es nicht so gut, aber da gibt es manchmal diese, den nennt man so Raser, oder weißt du, die zischen da durch und finden da die Lücke und da, und du denkst gar nicht, hey, wie sehen die das überhaupt, oder denkst manchmal, okay, wenn da einmal was schief geht, dann ist alles möglich. Aber im Straßenverkehr nicht gut, aber weißt du, bei Gott ist es, glaube ich, gut, wenn du da dich so durchgehst, durchschlängst, nicht irgendwie Stopp machst, nicht sagst, okay, jetzt muss ich hier halt mal schon Geduld haben, weißt du, das sage ich nicht dagegen, aber weißt du, nicht so die falsche Geduld, nicht so diese falsche Bescheidenheit, so, weißt du, wenn du weißt, hey, es ist eigentlich dran, dir was zu ergreifen, was zu nehmen, dann nicht zu sagen, ja, das muss man warten, muss der Herr machen oder so, sondern einfach zu sagen, hey, es ist jetzt dran und ich nehme das. Lass dich da vom Geist führen, aber weißt du, es gibt da einfach kein Tempolimit, es gibt da einfach kein Stopp, es gibt keine Begrenzung, kein, ja, irgend so ein Schild, wo es heißt, ja, hier nicht weiter, nein. Weißt du, bei Gott gibt es keine Begrenzung. Ja, und ja, weil da ist sie, weil Gott will, dass dieses Feuer in dir brennt. Weißt du, vom Feuer, Gott will, dass dieses Feuer in dir brennt. Und ich habe immer so, weißt du, man denkt manchmal, wenn es zurück zu so Glaubenslehren geht, die man schon tausendmal gekannt hat, oder selbst wenn man sich das Evangelium immer wieder liest oder einfach die Botschaft nochmal durchgeht, denkt man immer, ja, kenne ich ja alles schon, kenne ich inzwischen auswendig, habe ich tausendmal gesehen, gehört. Aber das ist, das ist immer, weißt du, da ist alles drin. Das ist immer, weißt du, und da kommt dann auch das Feuer her. Ich habe das so gemerkt, wir waren im Kino, gibt Kinderfilm eigentlich gewesen, aber läuft gerade im Kino König der Könige, also über Jesus. Und echt richtig guter Film. Und da geht es irgendwie, die haben es dann so dargestellt, animiert alles, und haben es so dargestellt, dass irgendwie Charles Dickens erzählt so seinem Kind die Jesus-Geschichte und so. Und das Kind ist dann am Ende komplett begeistert von der Geschichte, richtig mitgenommen und alles. Und weckt dann, spät nachts schon eigentlich, weckt dann seine ganzen Geschwister auf und erzählt so, ja, guck mal, was mir Papa erzählt hat, die Geschichte und Jesus, kennt ihr das und so. Richtig begeistert, richtig voller, richtig im Feuer. Und weißt du, dem sein Vater hat nicht erzählt, ja, jetzt geh hin und erzähl das allen und so, sondern es ist vom Kind selber gekommen. Weißt du, es hat die Geschichte gehört und hat gesagt, hey, ich erzähle das allen meinen Geschwistern und wahrscheinlich danach noch allen meinen Freunden und allen, die ich kenne. Und weißt du, so will Gott, dass es bei uns ist, weißt du, dass wir brennen für diese Botschaft, dass es nicht so eine Pflicht ist, okay, ich muss allen von Jesus erzählen, sondern dass wir einfach für brennen, dass wir das gar nicht können. Kennst du es manchmal, wenn Leute irgendwie begeistert sind für irgendein Produkt, weißt du, wenn sie begeistert für ihren Porsche sind, weißt du, die können dir nicht davon erzählen. Weißt du, ist da manchmal ein bisschen nervig, wenn dich das jetzt nicht so interessiert, aber du kannst nicht irgendwie damit mit denen über Autos oder über irgendwas reden und die bringen nicht ihren Porsche rein oder was auch immer sie fahren, ey, weißt du, ich habe jetzt oder was auch immer, oder ihr Handy oder ihr, wovon sie halt begeistert sind. Und Gott will, dass es bei uns so ist. Nicht, dass du jetzt alle möglichen Leute nervst, aber dass du so dafür brennst, dass sie merken, dass es, da ist was, weißt du? Weil es ist, ich finde, es ist ja begeisternd, weißt du? Ich meine, es ist, wenn du die Jesus-Geschichte nimmst, wenn du das Evangelium allein nimmst, weißt du, du brauchst nicht mehr Theologie als das. Du brauchst nicht mehr als das, was er getan hat, was er für uns getan hat. Du brauchst nicht mehr irgendwie tiefer noch das zu verstehen und das. Du musst einfach nur das erfassen und dich davon mitnehmen lassen. Weißt du, es nimmt dich mit. Weißt du, ich habe den Film dann wieder geschaut oder habe die Geschichte, weißt du, du kennst jeden Stück, du hast sogar manchmal vor einer Szene gewusst, okay, jetzt kommt das, weil es war jetzt nicht irgendwie so, oh, am Ende passiert das, oh, Schocker. Also, es war trotzdem, du hast gemerkt, hey, es nimmt dich immer noch mal mit. Weil da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin. Und wenn du es auch im Alten Testament siehst und auch überall siehst, du siehst, es deutet alles darauf hin. Es steckt ja überall drin. Das Evangelium steckt ja überall schon drin, wird schon angedeutet, kommt schon durch die Propheten, wird schon, du kannst in jeder Geschichte irgendwo auch ein Bild auf Jesus sehen, das steckt überall drin und auch drüber hinaus, weißt du, es steckt in allem drin und deswegen, es ist eigentlich der elementare Teil und das kann ich schon begeistern und das brauchen die Leute auch, weißt du, sie brauchen nicht irgend so ein abgewaschenes, ja, Jesus liebt dich oder so, ist ja gut, wenn es aus dem Herzen rauskommt, aber sie brauchen etwas, wo sie sehen, hey, wo sie mitreißt, wo sie mitnimmt. Und ich glaube nicht, dass es so ist, irgendwie, ja, das toucht die Leute halt nicht mehr. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Leute suchen danach. Sie kriegen es vielleicht nur nicht. Oder denken halt, ah, okay, das ist irgendwas religiös. Aber ich glaube, wenn sie es richtig erkennen, weißt du, es hat ja dich erfasst, weißt du, warum soll es die andere nicht erfassen? Es ist ja nicht irgendwie, dass du ein besonderer Kauz bist und bei dir hat es halt geklappt oder so. Nein, es erfasst ja alle. Es erfasst alle und ich glaube, da kannst du auch dran glauben. Also du brauchst nicht sagen, okay, ja, ich bin halt mehr so religiös veranlagt, deswegen ist das mehr was für mich. Andere Leute haben andere Interessen, interessieren sich dann für ihren Porsche oder so. Aber so eine, nee, das ist was für jeden, das braucht jeder, jeder hungert danach, jeder braucht das. Und in dem Wissen kannst du gehen und kannst einfach zuversichtlich sein, kannst du sagen, hey, du hast die beste Botschaft, du hast die beste Botschaft, trägst du mit dir rum und keiner weiß was von. Nee, du hast, aber und das weißt du, in der Bibel heißt, glaube ich, auch, was das Herzen voll ist, geht der Mund über. Das heißt, du musst jetzt nicht dich drängen und sagen, okay, ich muss da allen möglichen erzählen, sondern wenn dein Herz von voll ist, und darauf will ich hinaus, dann wird es übergehen. Weißt du, derjenige, dessen Herz voll mit dem Porsche ist, der kann nicht anders als anderen davon erzählen. Der kann nicht anders als sagen, hey, ich habe eine Spritztour am Sonntag gemacht und dann war ich da und dann habe ich, in dem bin ich im Sportreif rein und dann, haha. Der kann sich da nicht helfen, weißt du, dem ist dann auch egal, wenn es dich nicht interessiert. Und bei uns kann es genauso sein, wenn wir so begeistert sind, dass es einfach rausfließt. Dass es einfach rausfließt aus uns. Und dass wir uns gar nicht drum scheren, wenn andere da vielleicht jetzt nicht sofort begeistert aufspringen. Aber irgendwann werden sie begeistert aufspringen. Das merkst du bei vielen, die zum Glauben gekommen sind. Weißt du, die wenigsten, die irgendwie das erste Mal von Jesus gehört haben, haben gleich gesagt, oh super, will ich haben. Gab es auch, aber die meisten, da war es ein Prozess. Die mussten erstmal sich ein bisschen okay, haben das ein paar Mal gehört, haben dann immer wieder was von gehört. Und ich glaube, es gibt sogar Statistiken erfasst, wo man sagt, okay, du musst es 7 oder so mal das Evangelium vermittelt bekommen haben, bis es gefallen ist. Und sagt der Jesus auch, weißt du, es ist ein Boden, der erstmal geformt werden muss. Es ist vielleicht erst der steinige Boden, aber irgendwann wird der Boden weicher. Irgendwann bringt es Frucht. Und ich glaube einfach nicht, dass es Menschen, weißt du, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, für die das halt nichts ist. Weißt du? Vielleicht denkst du manchmal auch selber, du bist eine, für den ist das halt nicht so. Oder das ganze Geistliche, ich habe es lieber ein bisschen gemächlicher oder so. Nein, ich glaube, es gibt niemanden, für den das nichts ist. Weil Gott hat uns erschaffen. Weißt du? Wie kann Gott nichts für uns sein, wenn er uns geschaffen hat? Und deswegen, glaub das nicht. Ja, es gibt halt ein paar, die sind nicht so. Die sind mehr so verkopft oder die sind mehr irgendwie logisch angedenkt. Ja, selbst wenn sie logisch veranlagt sind, für die ist es auch was. Also Gott stellt sich im Wort ja auch, oder Johannes schreibt ja, ist das Logos, da kommt ja eigentlich das Wort Logik her. Also du kannst alles, weißt du, alles, egal wie Menschen veranlagt sind, du kannst überall finden, wo sie eigentlich nach dem suchen. Und lass dich da nicht einreden, es gibt Leute, für die das nichts ist. Es gibt Leute, die wollen das gar nicht. Meine Arbeitskollegen, die wollen das gar nicht. Oder die haben da kein Interesse dran. Nein, jeder braucht das. Und du trägst diese Botschaft. Und Gott schickt dich direkt dorthin zu den Menschen, die du kennst, weil du es hast, wie du es ihnen verkaufen kannst. Weißt du, der Porsche-Fahrer, wenn der zu dir kommt und du überhaupt nichts von Autos wissen willst, dann ist er bei dir beim falschen Mann. Deswegen geht der zu sein, der geht in seinen Autoclub und da redet er mit denen und die sind dann alle begeistert. Und genauso ist es mit dir. Weißt du, Gott hat dich ganz besonders geschaffen und hat dir Dinge reingelegt, die vielleicht niemand anders hat. Und so erreichst du die Leute um dich herum, weil du genau das trägst, womit du sie erreichen kannst. Amen. Also ich biege jetzt ab von der Straße. Meine Botschaft ist, die habe ich vor ein paar Wochen, also vor einiger Zeit schon gekriegt vom Papa Gott. Da hat er mir im Traum gesagt, sei radikal. Und würde ich Astrid fragen, was sie drunter versteht, würde sie sagen, mit Stumpf und Stiel raus. Stimmt's? Das ist mir mit Rumpf und Stiel, mit Stumpf und Stiel passt für mich auch. Und das hat mich echt noch lange beschäftigt. Und mir war so, als ob wirklich Papa zu mir gesagt hat, hey, sag den Leuten mit Stumpf und Stiel. Für mich ist Stumpf und Stiel, weil es wirklich von ganz unten. Und viel zu oft akzeptieren wir so manche Dinge, die uns so behindern. Viel zu oft haben wir noch so die alten Klamotten an. In der Schrift heißt, dass er uns neu eingekleidet hat, dass wir neu sind, von innen neu sind. Und so richtig glauben wir es manchmal nicht. Und ich will dich echt ermutigen, akzeptiere nichts in deinem Leben, aber auch gar nichts, was dich daran hindert, diesen Schritt zu gehen und diesen Lauf zu laufen. Ich hatte dann so ein Bild von einem Sportler. Wenn der läuft, ich gucke mir gern Leichtathletik an, wenn der läuft echt seine Spur. Und er hat rechts und links von sich, das finde ich spannend, hat er meistens Läufer, die ähnlich schnell sind. Und ich habe mit meiner Tochter so drüber gesprochen, da sagt sie, ja, zu ihr sagen, die haben die Lehrer im Sport immer gesagt, such dir jemand, der mit dir läuft, der ähnlich schnell ist wie du. Ja, weil das dich anspornt. Ja. Das heißt, auch wenn ich meinen Lauf laufe, im geistlichen Sinne, wenn ich das hier übertrage, such dir jemand, der mit dir rennt. Ja. Guck nicht rechts, guck nicht links und schon gar nicht nach hinten. Such dir jemand, der mit dir rennt, der mit dir den Lauf macht. Schraub vor allem den Rückspiegel weg. Ja? Wenn du in deiner Berufung bist, schraub den Rückspiegel weg. Weil was passiert, wenn du immer in den Rückspiegel schaust? Wo komme ich her? Was hatte ich nicht? Was haben meine Eltern verpasst? Was ist mir passiert? Welche Sünden haften mir noch an? Was ist noch Stinkendes hinter mir? was ist rechts, was ist links, auf wen will ich alles Rücksicht nehmen, der vielleicht nicht mit mir laufen will. Das heißt nicht, dass ich egoistisch sein muss, ja. Also ich kann für Menschen beten, die rechts und links meines Weges sind, die ich wahrnehme, die mir Gott vor die Füße legt vielleicht auch. Aber lass dich ja nicht aufhalten. Ja? Schraub deinen Rückspiegel weg. Ich hatte das mal wirklich ein ganz hautnahes Erlebnis in einem Traum. Da saß ich in meinem Auto, Berufung, und habe in den Rückspiegel geguckt. Das heißt, ich bin auch rückwärts gefahren. Das war im Traum echt beängstigend. Und ich dachte dann so in der Realität, als ich aufgewacht bin, wow, Herr, was willst du mir jetzt sagen damit? Und dann wurde es mir klar. In dem Moment, also im geistlichen Wachstum gibt es eigentlich kein Stehenbleiben. Entweder ich gehe nach vorne oder ich gehe rückwärts. Ja? Und so ist es auch im wirklichen Leben. Wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann fahre ich über kurz oder lang rückwärts. Ich werde nicht mehr vorwärts gehen und ich werde auch nicht mehr vorwärts schauen. Das heißt, schau nach vorne, schraub deinen Rückspiegel weg und entsorg ihn auch, ja? Und nicht immer wieder, okay. Und wieder nach hinten fallen und dann wieder nach vorne, dann läufst du einen Schritt, zwei Schritt vor und drei zurück. Ja, du wirst nicht vorwärts kommen. Und wenn du manchmal den Eindruck hast, es ist irgendwie alles so schwer und nichts geht vorwärts, und andere sind viel schneller als du, dann kann das vielleicht sein, dass du unter geistlichen Verstopfung leidest. Weißt du, wie das passiert? Wenn du immer konsumierst, ja, du konsumierst immer das Wort, du gehst hier in Intensivabend, super, dass ihr alle hier seid. Aber wenn du das, was du hörst, nie umsetzt, dann neigst du viel eher dazu, in den Rückspiegel zu schauen und du wirst nicht vorwärts gehen. Du wirst neidisch werden auf die, die vorwärts gehen. Du wirst dich vielleicht fragen, ja Papa, warum kriege ich nicht, was der hat? Dabei bist du derjenige, der nicht vorwärts geht. Ja? Papa wartet auf dich, er gibt dir die Fähigkeiten, er gibt dir die Gaben, aber du bist derjenige, der die Schritte nicht gehen möchte, aus welchem Grund auch immer. Ja? Das heißt, bleib dran an ihm, bleib dran an ihm. Das ganze Alte, das dich noch belastet, das dich hält oder das dich vielleicht auch noch so zieht, dass es wirklich in seiner Gegenwart muss das gehen. Muss das gehen? Also wenn du ganz nah an Papa bist und er ist so heilig, er kann Sünde nicht aushalten, er hasst Sünde, sagt das Wort. Wie viel kann denn von dem ganzen Zeug, was an dir hängt, eigentlich noch bleiben? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Und lass dir auch gar nichts anderes einreden. Geh vorwärts in dem Bewusstsein, dass da vorne dein Ziel ist. Bleib fokussiert. Nimm die Geschwister an die Hand, die genauso brennen wie du. Ja, ermutigt einander, ja, und feuert euch an, ja, und dann ist der Herr echt auch mit uns, wenn wir diesen Lauf gehen, ja, und er sagt, der Siegeskranz ist deiner. Amen. Das finde ich echt gute Botschaft, ja, weißt du, es geht für uns immer vorwärts, wir gehen voran, wir laufen den Lauf unseres Lebens, weißt du, und wir vollenden den Lauf, den er für uns vorbereitet hat. Wir vollenden den Lauf, ja. Weißt du, wir haben heute schon so viele starke Sachen gehört und ich wurde vorher auch daran erinnert, weil wir, Michael hat vom Zweiten Weltkrieg und Geschichte, wurde ich daran erinnern, es gibt von Winston Churchill, gibt es diesen Satz, never give in, ja, nie, gibt niemals auf, ja, es war einfach ein starker Zusammenhang, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wichtig ist wirklich nicht aufzugeben, wirklich unter keinen Umständen, du hast es schon gehört, unter keinen Umständen aufzugeben, der Teufel versucht, dich anzutackern von links, von rechts, von vorne, von hinten, aber wenn wir dranbleiben, wenn wir draufbleiben, wenn wir schauen, wenn wir auf ihn schauen, weißt du, dieser Fokus auf Jesus, dieser Fokus auf ihn, bewirkt, dass wir verwandelt werden in sein Bild und dass alles andere abfällt, weißt du, der Teufel hat verloren. Der Teufel hat verloren. Wir sind im Sieg mit Jesus. Wir haben den Sieg in ihm. Und in diesem Siegesleben leben wir. Wir leben in diesem Siegesleben. Ja? Weißt du, du stehst mit ihm auf dem Podest. Du stehst mit ihm auf dem Podest. Ja, weißt du, und da gibt es, wenn du es jetzt weltlich betrachtest, gibt es einen zweiten, einen dritten und da gibt es noch mehr Platzierte, ja. Weißt du, und der Teufel ist gar nicht eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ja, ja. Ja, ist wirklich so. Ich meine, stell dir, nimm einen Marathonlauf, teilweise rennen ja da hunderte von Leuten, laufen einen Marathon, ja, dann gibt es einen ersten, zweiten, drittplatzierten, viele weitere Platzierte und der Teufel, der durfte überhaupt nicht teilnehmen, ja, weil er verloren hat, weißt du, der Teufel wurde bereits auf seinen Platz verwiesen, ja, und natürlich hat er einen gewissen Raum auf dieser Welt noch, ja, aber nicht bei uns, nicht wenn wir es nicht zulassen. Ja? Uns wurde die Autorität und die Vollmacht gegeben, dem Teufel zu widerstehen. Dem Teufel zu sagen, hey, da ist dein Platz oder da unter meine Füße, da gehörst du hin. Ja? Ihm das zu sagen, ja? Drauf zu stehen, ja? Und dann nicht locker zu lassen. Ja? Wenn Krankheit in deinem Leben ist, lass nicht locker und stell dich auf göttliche Gesundheit. Stell dich da drauf. Ja? Wenn irgendwo irgendwelche Symptome sind, achte nicht auf die Symptome, sondern geh ins Wort, schau auf sein Wort, geh da rein, weil das ist deine Wahrheit. Deine Wahrheit ist das Wort Gottes, deine Wahrheit ist das, was er uns verheißen hat. Ja? Und er hat uns Gesundheit verheißen, er hat uns Überfluss in allen Dingen verheißen. Ja? Wenn es Mangel gibt in deinem Leben, lass das nicht weiter zu und zieh dir das. Weißt du, im Himmel sind die Straßen aus Gold. Ja? Und so sollten wir, diese Perspektive sollten wir auch haben, wenn wir hier auf der Erde sind. Ja? Und weißt du, da ist alles beinhaltet. Alles kommt aus diesem göttlichen Überfluss heraus. Alles kommt aus diesem göttlichen Leben heraus. Ja? Wenn wir übernommen sind von ihm, wenn wir geleitet sind von ihm, wenn wir das rauslassen, ja, dann, weißt du, dann setzt sich dieses Leben einfach frei. Dieses Leben macht sich Bahn. Dieses Leben, es fließt einfach durch uns raus. Weißt du, wir sind diese Gefäße. Ja? Wenn wir uns füllen lassen, dann geht es einfach über und dann fließt es wieder raus, egal wo wir sind. Ja? Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen eine Zusammenfassung hier, gerade von vielen Dingen, die du schon gehört hast, aber weißt du, bricht sich dieses Leben Bahn. Dann haben die anderen Menschen um dich herum, kriegen auch das Leben ab. Ja? Dann gibst du es weiter. Weißt du, und nichts Schöneres, es gibt nichts Schöneres zu erleben, wenn Leute durch dich berührt werden, wenn Leute durch dich zu Jesus kommen, wenn Leute auch durch dich geheilt werden, wenn du Leuten Hände auflegst und sie werden gesund körperlich, sie werden befreit seelisch. Ja, weißt du, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes. Ja, da kannst du den Porsche einpacken. Ja, und alles andere, was materiell ist, auch. Ja, das sind wirklich diese Dinge, die uns erfüllen, die uns glücklich machen. Ja, und das sind diese Dinge, wonach sich die Welt auch sehnt. Ja, jeder sehnt sich doch nach Liebe, jeder sehnt sich nach Anerkennung. Und wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, ja, dass wir, weißt du, dass Gott hinter uns steht, dass er immer voll für uns ist, ja, das ist das, was Gott uns immer wieder sagt, weißt du, die Emma hat davon gesprochen, weißt du, dass du einen Läufer hast, der gleich schnell ist wie du, aber du hast immer jemanden, der dir die Rückendeckung gibt und der immer jemand, der hinter dir steht, der voll für dich ist, der dich anfeuert. Ja? Kannst du sehen, wie der Trainer, der an der Seitenlinie steht und dich immer voll anfeuert und sagt, lauf weiter, gib alles, du schaffst es, du packst es. Ja? Und du gibst nicht auf, ja? Du gibst nicht auf. Ja? Du läufst deinen Lauf hier auf dieser Erde, ja? Und du wirst das Ziel erreichen. Ja? Und der Teufel kann nichts dagegen tun. Der Teufel kann nichts dagegen tun, wenn wir vorwärts gehen. Wenn wir vorwärts gehen. Ich finde es so genial, diese Stelle, oder über Jesus steht es geschrieben, weißt du, oder gibt es, glaube ich, mehrmals, wo Jesus einfach durch sie hindurchgegangen ist. Er ging durch sie hindurch. Sie haben ihm nach dem Leben getrachtet, aber er ging mitten durch sie hindurch. Ja? Und ich nehme das immer für mich, weißt du, wenn wir fokussiert sind, wenn wir ausgerichtet sind, dann kann dir keiner was anhaben. Dann kann dir keiner was anhaben. Sie können es versuchen, ja, kann vielleicht auch mal, vielleicht kommst du mal kurz ins Wanken oder so, aber wenn du fokussiert bleibst, wenn du ausgerichtet bist auf Jesus, wenn du festhältst an seinen Verheißungen, wenn du dann nicht locker lässt, dann hat der Teufel einfach nichts an dir. Dann, weißt du, der Tod ist besiegt. Dann hat er seine Macht verloren. Ja? Wenn du dranbleibst, wenn du weitergehst, wenn du nicht aufgibst, ja? Nicht aufgeben, das ist unsere Devise. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben Rückenwind. Amen. Halleluja. Da steht einer an der Seitenlinie und feuert dich an. Und nicht nur, dass er dich anfeuert, sondern er hat auch gesagt, du wirst Kraft empfangen. Amen. Haben wir am Sonntag gehört. Du wirst Kraft empfangen. Das heißt, immer wieder neu wirst du die Kraft empfangen, die du brauchst, um siegreich zu sein. Amen. Du musst dir keine Gedanken machen, dass dir morgen die Kraft ausgeht, weil Gott hat dir verheißen, du wirst Kraft empfangen, wann immer du dich danach ausstreckst. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Du musst dich danach ausstrecken. Du musst einfach sagen, ja, Herr, hier bin ich brauche es. Ja. Und dann ist die Kraft da, die du brauchst. Also er gibt dir, das Geniale an Gott ist, er gibt dir nicht einfach irgendeine Kraft, sondern er gibt dir immer die Kraft, nach der du dich ausstreckst. Er gibt dir immer das, wonach du dich ausstreckst. Und er gibt es dir auch immer so intensiv, wie du dich ausstreckst. Das ist auch interessant. Er gibt es dir so intensiv, wie du dich ausstreckst. Ja. Ja, gestern waren wir in München und hatten da Revival Night. Waren ein paar hundert Jugendliche, also nicht nur Jugendliche, also junge Leute, aber viele junge Leute, aber auch ein paar ältere. Aber sicher 500 Leute oder so. Und du hast diesen Hunger gespürt. Du hast einfach gespürt, diesen Zug, dieses Ziehen. Einfach dieses, wow, wir wollen Gott erleben. Ja. Weißt du, und da ist automatisch, Gott gießt seinen Geist aus, Gott gibt seine Kraft, so wie wir uns ausstrecken. Also da musst du nicht viel machen, sondern so wie wir uns ausstrecken, so gibt Gott seine Kraft. Und Gott hat mächtig seine Kraft gegeben gestern Abend. Halleluja, solche Wunder, die passiert sind. 40, 50 Leute, die sich bekehrt haben. Preis den Herrn. Das war Hammer. Ja, eine Frau, preis den Herrn, danke Jesus. Eine Frau, die hatte vor 6 Jahren mit 33 einen Schlaganfall gehabt und konnte deswegen ihre Hand war kalt und sie konnte sie nicht zur Faust machen. Und Gott hat sie berührt und sagt, in meiner Hand wird es warm. Und dann habe ich nochmal die Hand genommen, habe nochmal gebetet und dann konnte sie plötzlich ihre Hand zumachen und wieder aufmachen und sagt, das konnte ich, seit 6 Jahren konnte ich das nicht machen. Und sie hat geweint, es sind die Tränen runtergelaufen. Also das ist der Hammer. Also Gott gießt seine Kraft aus, so wie wir uns ausstrecken. Amen. So wie wir ziehen, so gießt er seine Kraft aus. Also der Punkt ist nicht der, wie viel Kraft kann ich haben von dir, Gott, sondern der Punkt ist der, wie viel Kraft willst du? Wirklich, verstehst du? Was willst du wirklich? Wonach streckst du dich wirklich aus? Das, worauf du dich fixierst, das kannst du haben. Also es ist eine Sache zu sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr Heilung durch mich fließt zum Beispiel. Und es ist eine andere Sache, dich darauf zu fixieren und zu sagen, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse, und genau das will ich. Genau diese Zuteilung will ich. Ich sage dir, Gott hat noch nie jemanden enttäuscht, der mit dieser Haltung gekommen ist. Das gibt's gar nicht. Weißt du, wann immer ich in meinem Leben, ich habe das immer wieder erlebt, weißt du, wenn immer wieder Gott in mir das bewirkt hat, streck dich danach aus. Und wann immer ich entschieden war, mich danach auszustrecken, ich hab's bekommen. Immer. Verstehst du? Der Punkt ist der, Jesus hat schon gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Amen. Oder Jakobusbrief steht es auch. Ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wir strecken uns oft zu wenig aus und zu wenig konkret. Und wir sagen, ja, ich will alles von dir, Gott, und tralala. Aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir eigentlich wollen. Und vor allen Dingen sind wir gar nicht hinterher, verstehst du? Und ich glaube, was Gott jetzt in seinem Leib tut, ich habe das gestern in München auch wieder gespürt, ich spüre es hier auch, ja, was Gott einfach jetzt in dieser Zeit tut, er gibt seinem Leib einen neuen Fokus, eine neue Entschiedenheit, sich auszustrecken und zu sagen, jawohl, wir wollen den Geist der Kraft, wir wollen den Geist der Erweckung, wir wollen dein Wirken in unserem Land, wir wollen dich erleben, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, weißt du, und da gießt Gott seinen Geist aus. Das ist, ich sage dir, das ist so sicher wie das Amen bei Glory Life. Amen. Halleluja. Amen. Also lass uns mal aufstehen. Halleluja. Zum Schluss. Lass uns ausstrecken. Glory. Oh, Glory. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du in dieser Zeit tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du unseren Hunger hochschraubst, Herr, dass du unsere Erwartungen hochschraubst, Herr, und dass du unsere Erwartungen konkretisierst, Herr. Oh, bei jedem Einzelnen, Herr. Herr, dass wir uns konkret ausstrecken und sagen, Herr, ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus nach der Kraft der Heilung. Ich strecke mich aus nach der Kraft der Wunder. Ich strecke mich aus nach der Kraft der Freude. Ich strecke mich aus nach deiner Liebe. Ich strecke mich aus nach deinem Frieden. Ich strecke mich aus nach deiner Wirksamkeit in Weisheit, von Weisheit im Beruflichen. Ich strecke mich aus nach deiner Klarheit. Ich strecke mich aus nach Mitarbeitern, ich strecke mich aus nach neuen Angestellten, vielleicht wenn du Chef bist, ich strecke mich aus einfach nach ganz konkret, ich strecke mich aus nach deinem Wirken, nach der Kraft, die genau das bewirkt, was ich brauche in dieser Zeit. Ich strecke mich aus genau nach dieser Kraft. Was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll, hat Jesus die Leute gefragt. Also er hat sie manchmal gefragt, obwohl eigentlich ganz offensichtlich war, was sie gebraucht haben. Aber er wollte es von ihnen hören. Er wollte von ihnen hören, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du wirklich? Manche Sachen scheinen offensichtlich zu sein, aber was ist wirklich in deinem Herzen? Ja, das wollte er hören. Und was immer da konkret in deinem Herzen ist, so kannst du heute Abend jetzt zum Schluss sagen, Herr, ich strecke mich konkret genau danach aus. Ich strecke mich konkret genau danach aus. Und ich sage, wie Jakob gesagt hat, ich sage, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich genau damit. Halleluja, Halleluja. Sag ihm das gerade mal, streck dich einfach gerade mal aus. Lass uns noch eine halbe Minute Zeit nehmen, wo wir wirklich ganz konkret das festmachen, wo wir wirklich das nailen sozusagen, ja, also den Nagel einschlagen und sagen, jawohl, das ist es, wonach ich mich ausstrecke. Das ist es, was ich sehen will. Das ist es, was ich erleben will. Das ist es, wo ich mehr will von dir. Das ist es, wo deine Kraft wirksam werden soll in meinem Leben. Das ist es, wo deine Weisheit wirksam werden soll. Das ist es, wo deine Liebe neu wirksam werden soll. Das ist es, wo deine Führung wirksam werden soll. Und du streckst dich aus. Du streckst dich aus mit dieser Entschiedenheit. Und du kannst wissen, in dem Moment, wo du dich genau nach dem ausstreckst, was in deinem Herzen aufsteigt, und wo du dich mit dieser Entschiedenheit, mit diesem Fokus ausstreckst, wo du sagst, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. In dem Moment kommt es. Oh, ihr werdet Kraft empfangen. Halleluja. Oh, dein Gott hat keinen Mangel an Kraft. Dein Gott hat keinen Mangel an Wirksamkeit. Dein Gott hat keinen Mangel an Durchbruch. Halleluja. Sondern er setzt in dir frei, was du brauchst, wonach du dich ausstreckst. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken heute Abend, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Genau das, wonach du dich jetzt ausgestreckt hast, du empfängst es in Jesu Namen. Halleluja, genau in diesem Moment. Halleluja, danke Jesus, da ist es. Ja, da ist es. Halleluja, danke Jesus, genau in diesem Moment. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott irgendwie eine lange Leitung hat und irgendwie lang braucht, bis er hört, was du gesagt hast. Halleluja. Weißt du, du hast den kurzen Draht zum Herrn. Halleluja. Also in dem Moment, wo du sein Herz mit deiner Entschiedenheit berührst, in dem Moment empfängst du das, wonach du dich ausgestreckt hast. Genau in dem Moment. Halleluja. Keine Sekunde später, sondern genau in dem Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Und da gibt es doch keine Unsicherheit. Weißt du, lass keinen Gedanken zu der Unsicherheit. Oh, werde ich empfangen, werde ich nicht empfangen? Ist gar keine Frage. Gott hat es gesagt. Er hat gesagt, was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, hat Jesus gesagt, das wird der Vater euch geben. Halleluja. Nur bittet, ja, streckt euch aus. Seid entschieden in dieser Sache. Oh, lass nicht locker. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Bam, da ist es. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Shakaraka bam bam bam da kamamanda kanda banda banda banda banda. Oh, da ist es. Halleluja. Jeder Bitten empfängt und der Suchende findet. Oh, da ist es. Genau auf den Punkt. Genau auf den Punkt. Halleluja. Ha. Hey, wow. Unser Gott ist wow. Wow. Halleluja. Oh, Jesus, wir geben dir die Ehre, Herr. Halleluja. Wir preisen dich. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, er hat so Mächtiges vor. Halleluja. Er ist so mächtig drauf. Er ist so mächtig dabei. Wow. Zu wirken. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Glory. Glory, Glory, Glory, Glory. Hohoho. Shabababa. Konkret, konkret, ganz konkret. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.